bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, oh Gott. Du bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Denn du schufst das All und aus dir kam das Leben, in dir ist die Fülle, die Kraft. Du nur bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, oh Gott. Du bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Denn du bist das Lamm, das für uns bald geschlachtet, du hast uns den Vater erkauft. Du nur bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Würdig, oh Gott. Du bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Denn du bist der Herr, der die Erde erneuert, du baust dir das ewige Reich. Du nur bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank.